Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Vor blauem Himmel, grünem Meer und einem üppigen Festbankett öffnet sich das erste Fenster auf das neue Abenteuer und das brandneue Dorf von Asterix. Brandneu? Erinnern wir uns an das Ende des letzten Abenteuers. Die Römer hatten unser Dorf in Schutt und Asche gelegt. Tief beschämt hat Cäsar daraufhin seinen Legionen befohlen, es wieder aufzubauen. Schön, aber damit sind wir noch lange nicht quitt. Dennoch, Freunde, erhebe ich mein Glas zur feierlichen Würdigung der Wiederauferstehung dieses großartigen, ja, einzigartigen Symbols unseres Widerstandes gegen das römische Joch sowie zur besonderen Ehrung dieses letzten Bollwerks der Freiheit und Unabhängigkeit unserer großen und tapferen gallischen Nation. Ich fand's lustig zuzugucken, wie die Römer unser Dorf wieder aufgebaut haben, Asterix. Vor allem, als du sie mit Hinkelsteinen beworfen hast, um ihnen zu beweisen, dass du auch was vor Mauern verstehst. Jedenfalls waren sie schneller fertig als gedacht. Angst ist bisweilen ein erstaunliches Stimulanz, Obelix. Und eines sage ich euch. Es wohnt sich doch sehr angenehm in neuen Hütten. Komisch. Ich habe Trubadix unseren Barden noch gar nicht gesehen. Ich bitte um etwas mehr Ruhe, wenn ich rede. Himmel und Erde müssen vergehen, aber die Musik... Du wirst sofort da runterkommen, Trubadix! Seit wann darf man nicht mal mehr in seiner neuen Hütte die Akustik ausprobieren? Da muss selbst Teutates weinen. Und fall mir nicht immer ins Wort. Doch die Sangeskunst von Trubadix lässt nicht nur den Himmel im Zorn des Teutates ertrinken, sie lässt auch einen unerwarteten Gast im Dorf der Gallier aufschlagen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn er fällt aus dem Himmel direkt auf den Boden des Dorfes. Hey du, wer bist du? Woher kommst du? Ich bin Erindia, der Fakir. Ich kam gerade über eurem Dorf vorbei, als ein unmenschlicher Laut mich aus dem Gleichgewicht brachte. Da bin ich abgestürzt. Über unserem Dorf kamst du gerade vorbei, sagst du? Man sieht doch, er ist auf den Kopf gefallen. Bei dem Verband, den er auf dem Kopf hat, ist das nicht das erste Mal. Schnäuzelchen! Schau mal, was ich da vor unserer Tür gefunden habe. Danke, dass ihr mir meinen Teppich zurückgebracht habt, gnädige Frau. Was? Wer ist denn der da? Das ist Erindia. Ich sehe nicht ein, warum der Teppich gute Miene gehören sollte. Er lag genauso nah vor meiner Hütte wie vor ihrer. Irrtum, die Dame. Und außerdem bin ich hier die Frau des Chefs. Jawohl, ich. Soll ich der Frau des Chefs mal was sagen? Jawohl, ich. Hört mich an. Jawohl, mich. Du mit deinem Tatterkreis von Ehemann. Na, immerhin braucht meiner noch nicht getragen zu werden, wenn er ausgehen will. Ja, Submarine, schnell, bring den Fisch voran vom letzten Jahr. Während sich die Dorfbewohner mit einer ihrer üblichen Prügeleien vergnügen, sorgt Trubadix für die musikalische Untermalung. Götter sind mit mir. Ich bin in dem Dorf gelandet, das ich gesucht habe. Das Dorf mit den Spinnern und der Stimme, die Regen machen kann. Wieso hast du ausgerechnet unser Dorf gesucht? Ich komme aus einem sehr fernen Land im Orient. Dort hat mir ein ehemaliger römischer Legionär, der heute Kaufmann ist, von euren Heldentaten erzählt. Daher habe ich diese Reise unternommen, um euch um Hilfe zu bitten.

der schlecht gelaunt ist, weil er seinen Reiseproviant zurücklassen musste. Dabei hatte es sich doch nur um eine winzige Wagenladung gebratener Wildschweine gehandelt. Schau, Obelix, von oben gesehen ist Gallien sogar noch schöner. Ich hab Hunger. Ich fühle die Inspiration für eine sagenhafte Ballade in mir aufsteigen und... Nein, Trubadix, das ist nicht der geeignete Augenblick zum Singen. Du riskierst, dass der Teppich aus dem Gleichgewicht gerät und wir abstürzen. Barbarenbande! Was für eine schöne Aussicht man von hier aus hat. Seht nur die Wildschweine, wie fröhlich sie sich tummeln. Wildschweine? Wie denn? Was denn? Wo denn? Der Gedanke an Wildschweine lässt Obelix sämtliche Vorsichtsmaßnahmen vergessen. Hastig lehnt er sich über den Rand des fliegenden Teppichs und bringt ihn fast zum Absturz. Doch dank der Fähigkeiten von Air India kann das Schlimmste verhindert werden. Ja. Sag dem fetten Pachyderme, er soll das ja nicht nochmal machen. Pachydingsbums geht ja noch, aber fett, das bin ich nicht. Du, Asterix, was ist denn ein Pachydingsbums? Wir haben Trubadix verloren. Da unten, ich sehe ihn. Trubadix ist in einer Baumkrone gelandet und froh, vom fliegenden Teppich aus der misslichen Lage befreit zu werden. Ich hab schon gedacht, ich würde euch nie mehr wiedersehen. Du weißt genau, dass wir dich nie fallen lassen. Ich hab Hunger. Nachdem sich die Reisenden auf dem Durchflug in einem Wildschweinrestaurant mit Proviant eingedeckt haben, ist auch die schlechte Laune von Obelix bald verflogen. Möchtest du ein bisschen Wildschwein, Engia? Ein Asket ist niemals Fleisch. Nach über 20 Tagen ist der immer noch nicht. Also für mich ist der Typ nicht ganz normal, Asterix. Bald wird es Nacht. Wo werden wir denn zum Schlafen zwischenlanden, Air India? Keine Zeit zum Anhalten. Ihr könnt auf dem Teppich schlafen, das ist sehr bequem. Und du? Schläfst du nicht? Ich bin das Wachen gewohnt. Außerdem kann ich sowieso nur auf einem Nagelbrett schlafen. Nicht ganz normal, sag ich doch. Währenddessen wird in weiter Ferne Air Indias Rückkehr sehnsüchtig erwartet von Raja Niyamavasa und seiner Tochter Prinzessin Oranjade. Oh, der wackere Air India wird nicht rechtzeitig zurückkommen, um zu verhindern, dass der schändliche Daisaya seine Drohung wahrmacht. Und das gutgläubige Volk hilft ihm, aus Angst vor einer Hungersnot. Ich hab Vertrauen, Vater. Air India wird den zauberkundigen Gallier noch vor Ablauf der 1001 Stunden hierher bringen. Schade. Inzwischen ist die Hälfte der 1001 Stunden bereits abgelaufen und es regnet immer noch nicht. Göttliche Prinzessin. Ruchloser! Wir wissen, Daisaya, dass deine widerlichen Machenschaften nur dem einen Zwecke dienen. Nach dem Verschwinden der einzigen Thronerbin, Herrscher, über mein Reich zu werden. Der Schmerz verwirrt deine Sinne, o großer Raja. Indra ist's, der mir seine Entscheidung diktiert hat. Sieh diesen wolkenlosen Himmel an, von dem eine mörderische Sonne auf dein ganzes Reich niederbrennt. Ist es nicht der Wille der Götter, den Raja Nehamavasa auf die Probe zu stellen? Die Götter sind weniger grausam, als du behauptest. Sie vermögen diejenigen zu uns zu geleiten, die bereits unterwegs sind, um unser Volk zu retten. In der Tat setzen unsere gallischen Freunde alles daran, ihrem Ziel so schnell wie möglich näher zu kommen. Wir sind jetzt über dem Tyrrhenischen Meer. Bald überfliegen wir Italien, dann Griechenland, Mesopotamien, Persien, das Tal des Indus und schließlich das Tal des Ganges. Mein kleiner Baubau hat ein großes Hüngerchen. Was, Idefix? Ich mache ein Schiff aus. Das hat sicher Happy Happy für das große Dickerchen. Wie es der Zufall will, gehört das Schiff alten Bekannten von Asterix und Obelix, den Piraten. Und auch sie haben das ungewöhnliche Transportmittel unserer Gallier bereits entdeckt. Teppich direkt vor uns! Nach kurzen, aber überzeugenden Verhandlungen überlassen die Piraten den Galliern alles, was sich in ihrer Kombüse an Essbarem finden lässt. Gestärkt setzen unsere Freunde die Reise fort. Nach 96 Stunden Flugzeit erreichen sie Rom, wo sie im Vorbeiflug einem alten und ziemlich verblüfften Freund einen Gruß zuwerfen. Servus, Julius! Nach dem kurzen Flug über das italienische Festland führt die Route über das Mittelmeer. Ich hab Hunger. Bald überfliegen wir Griechenland. Dort machen wir eine Zwischenlandung. Natürlich, wenn Herr Obelix Hunger hat, wird sofort angehalten, um seinen Appetit zu stillen. Was soll das heißen? Hier wird die Gerechtigkeit unter den Teppich gekehrt. Was willst du, Trubadix? Ich brauche geistige Nahrung. Ich will meine Lyrik zur Leier singen. Und wenn uns die alte Leier auf den Geist geht, was dann? Ich will singen, wann immer mich die Muse küsst. Herr Obelix! Fang an zu singen und ich knall dich auf die Matte, Herr Trubadix! Du machst mir keine Angst! Draußen auf dem Meere steht ein Leiermann und dieser ich Leiermann... Ich stehe im Regen und warte auf dich! Aufhören oder ich lass euch alle fallen! Auf allen Wegen erwarte ich nur dich, erwarte ich nur dich. Der Inder ist ins Leere gefallen. Da es einen Teppich ohne Fakir nicht lange in der Luft hält, ist auch der Absturz unserer Gallier unvermeidlich. Zum Glück dauert es nicht lange, bis sie von einem vorbeifahrenden griechischen Handelsschiff aus dem Meer gefischt werden. Willkommen an Bord. Ich heiße Herzas und ich bin ein griechischer Händler. Asterix, Gallier, ihr habt nicht zufällig einen Fakir niedergehen sehen? Nein, aber ich habe einen sintflutartigen Regen niedergehen sehen, den das Orakel von Meteosat wie üblich nicht vorhergesagt hat. Dann ist er ertrunken und alles fällt ins Wasser. Aber das ist doch die Stimme von Erinia. Was transportierst du da in den Tonkrügen? Das hört man doch. Wein, wenn noch welcher da ist. Ist das nicht zufällig euer Fakir? Der ist ganz schön in die Vollen gegangen. Und ob der voll ist. Alles Käse, die Askese. Wenn er seinen Rausch zu lange ausschläft, kommen wir zu spät und die süße Orangeade wird geopfert. Es muss etwas geschehen. Ja, wie wär's mit Essen? Ihr seid mir eine schöne Hilfe. Der eine denkt nur ans Essen, der andere nur ans Singen. Ja, genau. Wie wär's, wenn ich singe? Jetzt geht das schon wieder los. Überleg doch mal, Asterix. Mein Gesang scheint eine gewisse Wirkung auszuüben. Vielleicht kann ich ihn auf diese Weise aus seinem trunkenen Schlaf wachrütteln. Genau, was kann schon viel dabei passieren? Tiefer als der Meeresspiegel können wir kaum sinken. Welch unheilvolle Worte. Wenn der Wind weht über das Meer! Wissen wir doch, dass die Stimme von Trubadix die Götter in Wut versetzt. In diesem Fall den Gott des Meeres, der die Wellen hochpeitschen lässt. Aufhören, Blödmann! Du bringst uns noch zum Kentern! Zu spät! Wir kentern! Als Trubadix den Gesang einstellt, beruhigen sich die Götter zum Glück wieder. Doch unsere Freunde und das Schiff von Herzass hat das Unwetter an den Strand der nahen Küste gespült. Der schönste Platz. Ich wusste doch, dass ich ihn wach kriegen würde. Ja, aber er ist immer noch in einem traurigen Zustand. Kein Wunder, wenn einer so lang gefastet hat. Genau wie bei mir. Ich fühle mich auch schon ganz flau. Wenn ich daran denke, was Odysseus für eine Geschichte aus seinem Sirenengesang gemacht hat. Sag mal, was passiert jetzt eigentlich mit meinem Schiff? Obelix wird mir trotz seines flauen Zustands helfen, deinen Kahn wieder flott zu kriegen, Herzass. So, hab ich also nicht das Recht, auch mal ein bisschen schwach zu werden? Sei lieb und schieb, Obelix. Asterix und Obelix lassen das Schiff von Herzass zu Wasser. Doch was die Fortsetzung ihrer eigenen Reise angeht, gilt es, mehr als nur ein Problem zu lösen. Theke! Theke! Nach diesem Seegang sehne ich mich direkt nach dem Komfort eines fliegenden Teppichs. Der Teppich? Wir haben den Teppich verloren. Idefix ruft uns. Vielleicht hat er ein Wildschwein aufgestöbert. Oder den Teppich. Genau so ist es. Idefix hat den Teppich gefunden, der von den Wellen an den Strand gespült wurde. Jetzt muss nur noch sein Pilot vom Weiterflug überzeugt werden. Wir müssen schnell weiter, Air India. Der Countdown läuft und wir müssen die Prinzessin Oranjade retten. Die Prinzessin? Schnell! Glaubst du, es ist verantwortlich, ihn in diesem Zustand fliegen zu lassen? Wir können nicht länger warten. Und ab die Post! Ja. Währenddessen wird, immer noch sehr weit entfernt, die Ankunft unserer Freunde sehnsüchtig erwartet. Fluglotser, Fluglotser, und siehst du nichts dort? Prinzess, Prinzess, ich sehe es genau. Die Sonne ist rot und der Himmel ist blau. Doch nicht alle im Reich des Rajas Nihamabasa ersehnen die Rückkehr von Air India. So wie der finstere Guru Daisaya und sein ebenso finsterer Diener. Fakir Shandat, mein schändlicher Diener. Die Luft in diesem Königreich ist entschieden zu trocken. Trinken wir auf den Erfolg unserer Pläne. Mögen sie dir gelingen bis zum Ende aller Stunden, mein göttlicher Meister. Und mögen die Kräfte des Bösen diesen Dummkopf Air India für immer trockenlegen. Trockengelegt wird vorläufig jedoch nur die Flugroute von Air India, der inzwischen wieder einen klaren Kopf hat. Jetzt verlassen wir endgültig das Meer und überfliegen das Morgenland. Umso besser, dann können wir endlich landen und essen gehen. Doch daraus wird nichts. Denn wie unsere Freunde bereits in früheren Abenteuern erfahren konnten, sind die Völker des Morgenlandes eher kriegerisch veranlagt. Beim Teutates, wir werden beschossen. Die Pfeile durchschlagen den Teppich. Das ist aber sehr unangenehm, sowas. Reine Gewöhnungssache. Während unsere Freunde sich wacker einen Weg durch den Pfeilhagel des Morgenlands bahnen, ist das Wetter noch immer katastrophal schön im Reich des Rajas Nihamabasa. Und wir sind nur noch 300 Stunden von der Stunde Null entfernt, der Stunde, in der Prinzessin Oranjade geopfert werden soll. Fluglotser, Fluglotser, und siehst du nichts dort? Prinzess, Prinzess, ich sehe es genau. Die Sonne ist rot und der Himmel ist blau. Bis jetzt läuft der Countdown gut, Shandat. Aber nehmen wir einmal an, Air India bringt diesen Gallier hier rechtzeitig an und der macht Regen. Ich glaube nicht an diese Art Wunder, oh mein göttlicher Meister. Einen Teppich zum Fliegen zu bringen, einverstanden. Aber es regnen zu lassen? Nein, das ist Science Fiction. Unterdessen haben unsere Freunde auf dem fliegenden Teppich die krisenreichsten Gebiete des Morgenlandes hinter sich gebracht und wieder ihre normale Flugroutine aufgenommen. Ich hab Hunger! Eine Fluginformation. Wir überfliegen gerade Persien. Und sag deinem Freund, er muss noch von seinen Reserven zehren. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Mein guter kleiner Hör, wenn ich esse, ist das niemals verlorene Zeit. Nicht nur Obelix. Auch die lokalen Götter haben, wie es scheint, schlechte Laune. Das Wetter verschlechtert sich. Unsere Freunde richten böse Blicke auf Trubadix. Diesmal ist es wirklich nicht meine Schuld. Doch auch wenn diesmal nicht die Sangeskunst von Trubadix der Auslöser war, die Götter spielen verrückt. Blitze erhellen den Himmel und einer davon schlägt direkt in den Teppich unserer Freunde ein. Er hat ein Loch! Ich kann ihn nicht mehr halten! Der Teppich stürzt ab. Doch unsere Freunde haben Glück im Unglück. Ein Fluss bremst ihren Fall. Dieses Abenteuer ist die reinste Wasserkur. Das ist kein fliegender Teppich, sondern eine Badematte. So können wir nicht weiterfliegen. Mit dem Loch im Teppich ist nichts zu machen. Ich hätte einen Ersatzteppich mitnehmen sollen. Vielleicht können wir ihn reparieren lassen. Möglich. Dazu liegen wir hier genau richtig. Persien ist berühmt für seine Teppiche. Wenn wir dem Flusslauf folgen, kommen wir sicher in ein Dorf mit einer Werkstatt. Erinia hat recht. Nach stundenlangem Marschieren unter der heißen Sonne Persiens treffen Erindia und unsere Freunde am Fluss tatsächlich auf ein Dorf. Dort liegen am Flussufer mehrere Teppiche zum Trocknen aus. Und ein weiterer wird von einem Dorfbewohner mit Flusswasser geschrubbt. Guten Tag. Du hast aber schöne Teppiche. Ich bin Teppichknüpfer. Den hier habe ich gerade fertig. Darum wasche ich ihn. Könntest du diesen Teppich ausbessern? Ah, das tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Und warum nicht? Weil ich nur Teppiche ausbessere, die ich selbst geknüpft und verkauft habe. Außerdem würde hier niemand einen Teppich ausländischer Herstellung ausbessern. Ein Berufsethos, das vor allem beim hungrigen Obelix auf wenig Verständnis trifft. Er packt den Perser am Kragen. Du sagst also, dass du keine Löcher ausländischer Herstellung ausbessern willst? Ja, ja. Also erst einmal sind wir keine Ausländer. Wir sind Gallier. Ja, verstanden. Aber ich versichere euch, dass es mir gar nicht möglich ist. Ich habe überhaupt nicht das nötige Flickzeug, um euren Teppich zu reparieren. Zu welchem Preis würdest du uns einen deiner Teppiche überlassen? Für ein Talent Silber. Aber nur, weil ihr es seid. Ein Talent Silber? Das kommt mir eigentlich nicht teuer vor. In Persien wiegt ein Talent 30 Kilo. Und so viel haben nur sehr reiche Leute. Die spinnen, die Perser. Der Teppich ist nicht zu reparieren und wir haben kein Talent. Jetzt ist alles futsch. Ja, also, ich schrubb mal inzwischen meine Teppiche weiter, wenn ihr erlaubt. Die Räuber! Die skythischen Räuber kommen! Ah, nein! Die Räuber werden wieder unsere Teppiche stehlen und unsere Häuser anzünden. Ich flehe euch an, wenn es irgendwie in eurer Macht steht, helft uns, sonst ist unser Dorf verloren. Tut mir leid, aber das ist doch gar nicht möglich. Warum nicht? Weil uns Probleme ausländischer Herstellung nichts angehen und weil uns das nötige Flickzeug fehlt. Was für ein Zeug? Ein Flickzeug, wie zum Beispiel der Teppich da. Ha, beim Ahura Mazda! Ich schenke euch diesen Teppich! Beim Teutates, da schlag ich ein! Im Handumdrehen hat Erindia den Teppich flugbereit gemacht und fliegt mit Asterix und Obelix mitten in die kampfwütige skythische Reiterhorde. Innerhalb kürzester Zeit können Asterix und Obelix die skythischen Krieger dank schlagkräftiger Argumente zum Rückzug überreden. Bei der großen Göttin, die Dämonen des Himmels, lasst uns fliehen! Schon zu Ende? Also Römer sind mir lieber, da hat man mehr davon. Nachdem unsere Freunde das Dorf der Perser gerettet haben und zum Dank fürstlich bewirtet worden sind, setzen sie ihre Reise eilig fort. So, nachdem wir jetzt aufgetankt haben, müssen wir die verlorene Zeit einholen und im Direktflug das Reich des Rajas Niyamavasa anpeilen. Wohl wahr. Denn dort wird ihre Ankunft mit immer größerer Sehnsucht erwartet. Fluglotser, Fluglotser, und siehst du nichts dort? Prinzess, Prinzess, ich sehe es genau. Die Sonne ist rot und der... Schon gut, es reicht. Ich kann dein Opfer nicht annehmen, meine süße Orangeade. Eher werde ich zugunsten von Daisaya abdanken. Hab Vertrauen, Vater. Erindia ist nicht irgendeiner. Das Zählen der 1001 Stunden muss für Niyamavasa eine sagenhafte Horrorgeschichte sein. Was, Chandar? Ja, jedenfalls keine gute Nachtgeschichte, die mit "Und wenn sie nicht gestorben sind" endet. Oh, da ist er ja, mein göttlicher Meister. Und wenn nach dem Opfergang der Prinzessin immer noch kein Regen fällt? Dann wird Indra erneut königliches Blut fordern und der Kopf des Rajas wird rollen. Und wenn trotz allem noch kein Regen fällt? Dann wird das überhaupt keine Rolle mehr spielen, weil ich dann der Herr im Reich bin. Währenddessen setzt der persische Teppich unermüdlich seinen Weg fort. Ob über brennend heiße Wüstenzonen oder eiskalte, windumtoste Gipfelhöhen. Schließlich und endlich 30 Stunden, 30 Minuten und 30 Sekunden vor der Stunde Null. Ich sehe den Teppich mit Erindia. Die Gallier kommen. Vater, hatte ich nicht recht, an den Erfolg unseres treuen Erindia zu glauben? Erindia verliert keine Zeit. Er steuert mit dem Teppich direkt auf den Palast zu und landet vor dem Raja und seiner Tochter Prinzessin Oranjade. Ich bin die rutschigen Böden nicht mehr gewohnt. O großer Raja, ich bringe dir wie versprochen die Gallier, die Regen machen können. Mögen die 30 Millionen vedischen Götter sie ins Nirvana geleiten für das Wunder, das sie vollbringen werden. Der Raja lässt sein Volk vor dem Palast versammeln. Gespannt blicken die Menschen hinauf zu dem fremden gallischen Regenmacher, den wir als Trubadix kennen. Hier ist der Gallier, der jetzt durch seinen Gesang die Götter beschwören wird, die Schleusen des Himmels zu öffnen, um unsere Felder zu tränken. Oh je, ihr seid doch wohl sicher, dass es auch klappt? Völlig sicher. Es klappt leider jedes Mal. Ja, was ist denn? Sag bloß nicht, du kannst nicht mehr singen. Wenn er nicht singen soll, singt er. Und wenn er singen soll, kann er nicht mehr singen. Das nenne ich einen Meistersinger. Schafft ihn mir aus den Augen oder ich vergesse mich. Über das Missgeschick von Trubadix sind natürlich nicht alle im Reich des Rajas missgestimmt. Bei allen Avataras sieht aus, als ob die Götter den gallischen Sänger kaltgestellt hätten. Ich hab's ja gesagt, Regen machen ist Science Fiction. Und wenn schon, lass uns auch künftig aufpassen, dass sich nichts zusammenbraut. Im Palast des Rajas hat man sich unterdessen zu Beratungen zurückgezogen. Entschuldige meine Unbeherrschtheit, Trubadix. Es ist ganz klar, dass du dir auf der Reise eine Erkältung zugezogen hast. Wir können ihn ja vielleicht pflegen, damit er vor Ablauf der 1001 Stunden gesund wird. Schnell, ruft meine Ärzte herbei! Die Ärzte des Rajas nehmen Trubadix genauestens unter die Lupe. Dabei sind sie nicht immer einer Meinung, was die Krankheit des Patienten angeht. Rein psychosomatischer Fall, völlig klar. Konflikt zwischen narzisstischem Ich und introvertierten Trieben. Psychopathologisches Syndrom, das ich als Paranoia vulgaris bezeichnen würde und welches sich auch ad absurdum belegen lässt. Gegensätzliches wird mit Gegensätzlichem geheilt. Ich sehe nur ein Mittel, um ihn zum Sprechen zu bringen. Man muss ihm die Zunge rausreißen. So viele Köpfe, so viele Meinungen. Ja. Nach langen Beratungen kommen die Ärzte endlich zu einem Ergebnis. Unsere Diagnose steht fest, oh großer Raja. Der Patient muss die Nacht in einem Bad aus Elefantenkuhmilch verbringen. Zuzusetzen sind frischer Fladen eines jungen Elefanten und zerstoßenes Haar eines alten Elefanten. Dann schnell herbei mit all den Ingredienzien. Warum nicht den Gallier direkt zur Quelle tragen, oh großer Raja? Bei Vashupta, dem Elefantenführer, geht das doch viel einfacher und schneller. Unsere gallischen Freunde verlassen mit Erindia die Stadt. Um nicht aufzufallen und vor allem den schändlichen Daisaya keinen Verdacht schöpfen zu lassen, sind sie zu Fuß unterwegs. Nach einem Marsch durch den Dschungel treffen sie auf Vashupta, den Elefantenführer. Vashupta, Das sind Freunde aus Gallien, die dringend deine Dienste brauchen. Ich grüße dich, Erindja. Auch ihr, edle Fremde, seid willkommen. Was Hub da ist der beste Elefantenführer der ganzen Gegend. Du wolltest doch wissen, was ein Pachyderme ist, Obelix. Ein Dickhäuter. Pisch, was hat das mit mir zu tun? Was Hub da bringt den Elefanten fabelhafte Sachen bei. Zum Beispiel Bäume ausreißen. Ich weiß nicht, was daran fabelhaft sein soll. Das kann doch eigentlich jeder. Seht her. Hüpp. Oh, entschuldige, Edelwitz. Ich hatte ganz vergessen, dass du das Bäume ausreißen nicht magst. Ah, du bist gut dressiert, Fremder. Wenn du willst, hätte ich Arbeit für dich. Deswegen sind wir nicht gekommen, was Hub da. Dem gallischen Barden hier versagt die Stimme. Er kann nicht mehr singen. Die Ärzte haben ihm ein Elefantenmilchbad mit dem Dung und dem Haar eines Elefanten verschrieben. Ach, Unsinn. Da weiß ich ein viel besseres Mittel. Ich hatte mal einen Elefanten, der nicht mehr trompeten konnte, weil er einen verstopften Rüssel hatte. Da habe ich einfach ganz fest hineingeblasen. Er leidet zwar seitdem etwas unter Blähungen, aber trompeten kann er wieder wie alle anderen. Wenn ihr wollt, kann ich es bei ihm ja auch mal versuchen. Danke. Ich glaube, Trubadix zieht die andere Methode vor. Schnell sind die Ingredienzien für die heilende Kur besorgt. In einer Hütte wird Trubadix sein Bad aus warmer Elefantenmilch bereitet. Der in die Milch gerührte Elefantendung erfüllt die Hütte mit einem Aroma, das zum Weglaufen ist. Wir verlassen dich jetzt, Trubadix, aber wir holen dich morgen früh wieder ab. Dann bist du wieder in der Lage, Wunder zu vollbringen. Allerdings verläuft die Nacht im Dschungel nicht wie geplant. Der finstere Guru Daisaya hat seine Augen und Ohren überall. Dass Trubadix die Nacht allein in einer Hütte von Was Hub da verbringt, ist ihm nicht entgangen. Er schickt zwei seiner Männer los, um ihn zu entführen. Und der arme, stimmlose Trubadix kann nicht einmal um Hilfe rufen. Die Zeit fürs Knebeln können wir uns sparen. Zum Glück ist er stumm. Das riecht ja widerlich. Alles kann ich ertragen. Die Nacht, den Dschungel bei Nacht. Aber den Geruch da, das schaffe ich einfach nicht. Je eher wir unser Ziel erreichen, desto besser. Daisaya hat einen finsteren Plan ausgeheckt, um Trubadix loszuwerden. Zu dieser Stunde bringen unsere Leute den Gallier ins Allerheiligste des Elefantenfriedhofs, mitten im Dschungel. Wenn sie den wiederfinden, haben ihn die Elefanten so zertrampelt, dass er flach ist wie eine Drachme. Von den finsteren Machenschaften des Gurus ahnen unsere Freunde nichts. Früh am nächsten Morgen werden sie von Erindja geweckt. Es sind nur noch 10 Stunden bis zur Stunde Null. Schnell! Die Stunde schlägt! Wir müssen Trubadix abholen. Was ist mit meinem Frühstück? Alles zu seiner Zeit, Obelix. Ich bin schon so gespannt, ob die Arznei gewirkt hat. Kommt, mit dem Teppich sind wir schneller. Doch der Abflug unserer Freunde bleibt nicht unbemerkt. Sie brechen auf, den Sänger abzuholen. Versuch, sie aufzuhalten, Shandad. Ich zisch los, Meister. Mein Teppich parkt vor dem Haus. Auch Shandad, der Diener des Gurus, ist Fakir. Mit seinem Teppich geht er auf Abfangkurs und versperrt Erindja und unseren Freunden in der Luft den Weiterflug. Hier kommst du nicht durch, Erindja. Bei Vayu. Shandad. Möge Agni dich im Feuer der Hölle verzehren. Möge Kala dich versteinern bis zum Ende aller Zeiten. Möge Teutates uns zu Hilfe kommen. Der Teppich ist zu hoch zum Abspringen. Nicht Teutates, sondern ein Fakir kommt unseren Galliern zu Hilfe. Mit seinem Flötenspiel bringt er ein Seil dazu, sich in die Höhe zu schlängeln, bis zu Asterix und Obelix auf dem Teppich hoch in der Luft. Miraculix hatte recht. Diese Leute verfügen tatsächlich über seltsame Kräfte. Asterix und Obelix seilen sich vom Teppich ab. Möge Scandia den Himmel über deinem Kopf einstürzen lassen. Möge Fusan dich in einen alten Bock verwandeln. Möge Suraya dir die Knochen. Danke für deine Hilfe. Der Inder ist ein Freund von mir. Ich selbst bin Seilmagier und Schlangenbeschwörer. Wir ziehen am gleichen Strang. Wenn sie all ihre 33 Millionen Götter anrufen, können wir lange auf Erinja warten. So machen sich unsere Freunde ohne Erinja auf den Weg in den Dschungel. Doch als sie bei Washubta ankommen, wartet eine böse Überraschung auf sie. Trubadix ist verschwunden. Unser Freund ist entführt worden, Washubta. Er wäre nie ohne seine Leier und seine Kleider weggegangen. Und mir hat man einen Elefanten gestohlen. Genau den, dem ich den Rüssel durchgeblasen habe. Die Entführer sind sicher dieselben, die deinen Elefanten gestohlen haben. Idefix hat eine Spur gewittert. Schnell, ihm nach! Ich begleite euch. Ich will meinen Elefanten wiederhaben. Die Spur, der Idefix folgt, führt unsere Freunde in den tiefsten Dschungel, wo mancherlei Gefahren lauern. Sie werden von Affen mit Kokosnüssen bombardiert und von Schlangen bedroht. Doch Obelix räumt selbst Tiger und Rhinoceros aus dem Weg. Zur großen Begeisterung von Washubta. Er ist wirklich gut dressiert. Ich tausche deinen Freund gegen 10 Elefanten. Die Freundschaft von Obelix wie kein Elefant der Welt auf, Washubta. Mir kommt es so vor, als seien wir auf der Fährte, die zum Elefantenfriedhof führt. Wenn das stimmt, ist euer Freund von vornherein verloren. Wieso? Die alten Elefanten ziehen sich zum Sterben an einen heiligen Ort zurück, der von den Herden der Umgebung eifersüchtig bewacht wird. Weh dem Fremden, der hier eindringt. Er wird auf der Stelle gnadenlos niedergetrampelt. Der Verdacht von Washubta erfährt seine bittere Bestätigung, als unsere Freunde auf die Entführer von Trubadix stoßen, die auf dem gestohlenen Elefanten durch das Dickicht des Dschungels reiten. Von Trubadix keine Spur. Mein Elefant! Die Gallia! Wo ist unser Barde? Der Guru der Isaiga hat uns befohlen, ihn zum Elefantenfriedhof zu bringen. Ihr wisst, was das heißt. Ja, man muss schließlich von was leben. Schnell, Washubta, führ uns zum Elefantenfriedhof, bevor es zu spät ist. Washubta und unsere Freunde klettern auf den Rücken des Elefanten, der kehrt macht und sie in Windeseile zum Elefantenfriedhof bringt. Der Friedhof liegt auf einer Lichtung des Dschungels. Überall sind die Knochen gestorbener Elefanten zu sehen. Um sie herum hat sich eine Elefantenherde im Kreis versammelt. Sie interessieren sich für etwas in der Mitte des Kreises, doch unsere Freunde können nicht erkennen, was es ist. Ja, gleich werden wir wissen, ob von eurem Barden noch etwas übrig ist. Die Elefanten weichen zur Seite. Tatsächlich. Und sie geben den Blick auf das frei, was sich in der Mitte ihres Kreises befindet. Trubadix. Teutates sei gelobt, er ist gesund und munter. Und nicht nur das. Die Elefanten haben Trubadix auch mit köstlichen Früchten versorgt und sich sehr liebevoll um ihn gekümmert. Durch den Geruch, den er ausströmt, haben ihn die Elefanten als einen der ihren angesehen. Das war sein Glück. Du bist zwar immer noch ohne Stimme, Trubadix, aber du lebst. Das ist die Hauptsache. Die Zeit drängt. Beim Palast des Rajas sind die Vorbereitungen für den Opfertod der Prinzessin bereits in vollem Gang. Zum Glück hat Erindia den finsteren Fakir Shandat inzwischen abschütteln können. Auf seinem Teppich saust er den Galliern entgegen. Da seid ihr ja! Los, steigt auf! Wir haben nicht mehr viel Zeit, um Prinzessin Oranjade aus den Fängen dieses Geiers da Isaya zu befreien. Da, Trubadix, trink auch ein bisschen Zaubertrank. Wir brauchen jeden einzelnen Mann für die kommende Keilerei. Auf dem Richtplatz hat sich bereits das Volk versammelt, denn die Hinrichtung der Prinzessin naht. Es ist 5 Minuten vor der Stunde Null. Nun hilft nichts mehr, Prinzessin. Es regnet immer noch nicht. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Möge der Himmel euch durch mein Opfer endlich mit all seinen Reichtümern tränken. Wenn nicht, hütet euch vor den Schlangen, die euch umzingeln und sich eurer Armut bedienen, um ihre Begierden zu stillen. Es lebe unsere Prinzessin, die für uns sterben wird. Oh, Es gibt doch viele Idioten. Der Augenblick ist gekommen. Prinzessin Oranjade kniet nieder und legt ihren Kopf auf den Richtblock. Der Henker hebt sein Beil und Daisaya gibt das Signal für die Enthauptung. 5, 4, 3, 2, 1. Null! Asterix! Alles in Ordnung, Prinzessin? Ich wusste, dass ich euch vertrauen kann. Wachen! Nehmt diese Frevler fest! Doch unsere Freunde denken nicht daran, sich festnehmen zu lassen. Sie bringen Daisayas Männern die gallische Streitkultur bei und sind dabei, wie stets, sehr erfolgreich. Der Zaubertrank ist wirklich phänomenal, Asterix! Wem sagst du das? Du kannst ja sprechen. Und wenn ich sprechen kann, kann ich auch singen. Du sagst es. Ich singe im Regen. Wenn ich denke, dass ein Schnittchen Zaubertrank genügt hätte. Das gallische Wunder ist eingetreten. Das gallische Wunder hat endlich den Monsun ausgelöst. Die Ernten sind gerettet, die heiligen Wasser des Ganges wieder angestiegen und alle Inder sind glücklich. Alle Inder? Welcher Schwachkopf sprach da immer von Science Fiction? Welcher Dummkopf sagte, er würde Raja anstelle des Rajas? Raja Nihamavasa und seine Tochter, die süße Prinzessin Oranjade jedoch, sind unseren Galliern unendlich dankbar. Ihr habt so viel für uns getan. Was können wir euch nur dafür anbieten? Was zu essen, mit Verlaub. Und so endet auch dieses Abenteuer unserer Freunde mit einem Festessen. Diesmal im Palast des Rajas Nihamavasa. Zum Glück für dich ist das Wildschwein bei uns kein heiliges Tier. Also ich bin saumäßig gut. Ich liebe es, dich singen zu hören, Galia. Oh. Ein Rat, Prinzessin, übertreibt nicht. Ihr riskiert sonst Überschwemmungen, die genauso verheerend sind wie die Dürre. Na, fühlst du dich besser, Obelix? Ich hab Heimweh, Asterix. Du hast Heimweh? Warum? Weil ich daran denken muss, dass sie vielleicht genau in diesem Augenblick in unserem Dorf daheim ein Bankett abhalten. Und dass sie das Bankett ohne uns abhalten. Darum! Die starke Nase von Obelix hat einen feinen Riecher. Denn in der Tat, hunderte von Teppichflugstunden vom Tale des Ganges entfernt, sitzen die Bewohner des kleinen gallischen Dorfes unter dem Sternenhimmel zusammen und feiern ihre Helden. Ich erhebe mein Glas zu Ehren unserer wundertätigen Krieger, unserer tapferen Jungs, die ausgezogen sind in jene fernen Lande, um unbekannte Völkerschaften den Schirm und Charme unserer großen und tapferen gallischen Nation zu bringen. Es hat schon lange nicht mehr auf unser Dorf geregnet, Miraculix. Ja, vielleicht wäre es wünschenswert, wenn unser Barde bald wieder heimkäme.